Kidzone Ratekrimi. Wer ist schuldig? Weißt du es? Der miese Kartenfälscher. Samstag, kurz vor eins auf dem Schulhof. Kim und Sebastian saßen versteckt hinter den Sträuchern bei der Turnhalle. Kim mit einem Camcorder und Sebastian mit einem kleinen Walkie-Talkie. Daniel lehnte direkt und echt unübersehbar vor ihnen an einem Baum, mit einem Mini-Empfänger im Ohr. Und in einiger Entfernung stand ein Junge in schwarzer Jeans und schwarzer Jacke bei den Mülltonnen. Von Kim und Sebastian ahnte der Typ zum Glück nichts. Kim drückte die Aufnahmetaste. Okay, Jungs, die Cam läuft. Hey, der Typ baut seine One-Piece-Kartensammlung auf und stellt sie auf das Geländer. 5 Charakterkarten, Holokarten, alle aus der Booster-Serie Helden zur See. Moment, ich mach mal ein Standfoto, damit wir uns die Karten nachher noch einmal genau anschauen können. Super! Also hört zu, links Raffi, großer Kapitän mit Strohhut, daneben Nami und dann Creek. Dann noch Jeff und ganz rechts Chopper. Ist vielleicht nicht schlecht, wenn du weißt, was der Kerl zu bieten hat. Ich schalte jetzt aus. Mann, ist das eine mistige Kälte, jammerte Sebastian flüsternd. Müssen wir denn unbedingt hier abhängen und lauter Kartendecks filmen? Ist doch voll langweilig, ehrlich. Selbst spielen ist cool, nur zuschauen nicht. Gehen wir lieber ins Kino oder ins Cosmic abtanzen. Kim lachte leise. Ach, Basti, das habe ich dir doch bestimmt schon 100 Mal erklärt. Raffst du das immer noch nicht? Wir wollen doch den Kartenfälscher schnappen. Der dreht den Kids hier falsche Karten an. Das ist echt eine miese Nummer. Also nehmen wir den auf Video, um Beweise zu haben. Und dann kann er mit seinen miesen Teilen hier echt einpacken. Ja, ich hab's ja verstanden, okay. Dann werde ich jetzt mal ordentlich shoppen gehen, meinte Daniel lächelnd und zeigte mit der Hand zu den Mülltonnen. Sonst verschwindet er noch, der Gauner. Er schlenderte langsam davon. Hi, was geht ab? Meinte Daniel kurz darauf und deutete auf die Karten. Doch die waren jetzt verdeckt. Der Junge sah sich misstrauisch nach allen Seiten um. Pass auf, Kleiner, knurrte er, obwohl er selbst kleiner war als Daniel. Für 10 Mäuse kannst du eine Charakterkarte einsacken. Hast du die Kohle? Okay, hast du. Mir kommt da so rein zufällig eine echt verschärfte Idee. Wir machen ein kleines Spielchen, okay? Wenn du super clever bist, reicht dir die Karte für genau die Hälfte rüber. Naja, wenn nicht, dann kriege ich das Doppelte an Kohle. No risk, no fun. Er deckte kurz die Raffi-Karte auf. Ich verschieb die Karten und du sagst mir, wo Raffi am Ende liegt, klar? Ansonsten bist du der Loser. Mit einem breiten Grinsen schob er die Karten so hin und her, dass sie immer an einer anderen Stelle lagen. »Hey, Basti, nicht abschlaffen«, sagte Kim leise. »Jetzt steigt die Party. Der Typ versucht, dich mit einem Hütchenspiel zu kriegen. Er hat zuerst die Karten von Raffi und Chopper vertauscht und jetzt tauscht er Jeff und Nami.« Sie nahm Sebastian das Funkgerät aus der Hand. »Daniel, kannst du mich hören? Dreh mal den Kopf, wenn du mich hören kannst.« »Klasse! Wir haben uns das Standfoto nochmal gezoomt angesehen. Die gefälschte Karte ist die Karte, die jetzt in der Mitte liegt. Verstanden?« »Schlechte Kopie. Aber leider ist das Standbild total unscharf. Der Schwachkopf muss die hochhalten, dann haben wir ihn.« »Wisst ihr, durch welche Karte sich der Fälscher verriet?« »So, wieder da vom Kino. Mann, also den Typen aus den Ratekrimi würde ich ja auch gerne erwischen.« Kartenfälschen ist echt mies. Und wie ist es mit euch? Seid ihr auf die Lösung gekommen? Wenn ja, dann schreibt an die Kidzone-Redaktion. Dr. Marktstraße 77 in 907624 Fürth. Stichwort ist wie immer Ratekrimi. Einsendeschluss für alle Detektive unter euch ist der 2. Dezember. So, und ich gehe jetzt Sally nerven. Ach ja, bevor ich's vergesse, ihr wollt doch sicher die Lösung vom letzten Mal wissen. Robin hat Kim mit der Gummihand erschreckt. Warum? Naja, Daniels Hände sind genauso groß wie die von Kim. Wenn Daniel die Gummihand zu klein ist, dann ist sie auch Kim zu klein. Der Täter muss also kleinere Hände als Kim haben. Und weil nur Robin kleinere Hände hat, kann nur Robin der Täter sein.